weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Sie einladen, mit mir ein Gespräch anzuhören, das ich vor vielen Jahren mit Marianne Egler-Gerosisis hatte. Sie war damals die Administratorin der Stadt für Art in Public Places, öffentliche Kunst im Raum Tampa. Und hierzu gehört natürlich eine städtische Stelle, die sich darum kümmert, dass diese Kunst im öffentlichen Raum installiert und natürlich auch instand gehalten bleibt und wird und dass man sie den Menschen schmackhaft macht, interessant macht. Und das konnte Marianne ganz besonders gut. Sie war mit einem Kunsthistoriker verheiratet, selber auch in diesem Bereich tätig, ist sie heute noch. Sie ist nach New York gezogen und Christoph Gerosisis, ein Deutscher mit griechischer Abstammung, ist auch mit natürlich in New York, soweit ich weiß. Und ich habe damals diese beiden Menschen kennengelernt und Marianne in unsere Sendung eingeladen. Und so hat sie einige der Skulpturen, der Parks, der interessanten öffentlichen Kunst für uns erklärt und auch uns dazu eingeladen, diese Kunst uns anzuschauen. Die Liste of Public Art in Tampa gibt es auf Wikipedia tatsächlich, List of Public Art in Tampa, Florida. Und da ist also eine Aufstellung, diese Liste sind Kunstinstallationen im öffentlichen Raum in den einzelnen Stadtteilen von Tampa. Und dazu hatten wir uns vor allem natürlich über auch die Innenstadt und den längsten Bürgersteig der Welt, Bayshore Boulevard, unterhalten. Leider ist Bayshore Boulevard nicht immer nur wegen Kunst in den Nachrichten, sondern auch, weil eben es auch sehr niedrig gelegen ist am Wasser. Also wenn Stürme herrschen, dann guckt man sich immer an, wie das Wasser dann über die Ufer tritt. Aber auf dem Bürgersteig sind auch Kunstwerke in den Beton eingebettet. Und davon erzählt Marianne bzw. ich auch. Wir beide unterhalten uns darüber. Es sind sehr, sehr viele einzelne Kunstwerke. Damals gab es einen Park in Tampa, der völlig neu gestaltet worden war, denn man hatte das Museum an einen anderen Punkt, das war vorher am Wasser, das Tampa Museum of Art, jetzt ist es auch wieder am Wasser, aber man hatte es vom Wasser weg auf eine Seite gebaut und jetzt inzwischen ist es auch mit Erweiterungsbau, also ein viel größeres Gebäude geworden und auch sehr interessant. Und der Park, der neben diesem neuen Gebäude gestaltet worden war, der wurde auch mehrfach dann wieder gestaltet. Und damals war er ganz, ganz neu bei unserem Gespräch und da hatte man Tausende ausgegeben, um Alan Sonfist, einem Künstler, der sich mit der Umwelt beschäftigt, einen Auftrag zu geben, diesen Park zu gestalten. Und das war mit Säulen, das war mit Bänken, die in Blattform waren. Es war mit einer großen Grünfläche, die man kann sich streiten über Umwelt, ob in Florida ein Park mit viel Gras dann etwas Umweltfreundliches ist, weil man ihn ja dauernd bewässern muss. Das ist die Frage gewesen, aber zu der Zeit ging es vor allem um diese Idee, die Natur in die Stadt zu bringen. Und man konnte von Hochhäusern runterschauen und dann wirklich dieses Layout von diesem Park bewundern und auch diese Wege, die sich entlang der Außenlinien bewegten von zum Beispiel Blättern oder also anderen Naturideen, die Sonfist beibrachte. Und es gab auch Säulen, die sogar mit Erdbeeren bepflanzt waren und mit anderen grünen Pflanzen. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, eines der Kunstwerke, im öffentlichen Raum. Es gibt ein Sugarman, eine große Skulptur in Schwarz, Weiß und Gelb. Und diese hat man inzwischen an einen anderen Standort gebracht. Diese war auch noch sehr nahe der Brücke, die Tampa zwei Teile über den Hillsborough-Fluss verband. Und alle diese Sachen sind ein bisschen anders heute, aber die Skulpturen existieren noch und Sie können sie weiterhin besuchen. Und auf dieser Wikipedia-Seite sind die Kunstwerke vermerkt, wo sie überall stehen. Jetzt habe ich für Sie ein Gespräch mit Marianne Egler-Gerosises, die mich im Studio damals besuchte, im Radiostudio, und mir sehr nett, wie gesagt, erzählte. Und sie kann gut Deutsch, denn, das wird sie erklären, hat es in München gelernt. Viel Spaß bei dem Gespräch und vielleicht gehen Sie mal auf eine Suche nach den öffentlichen Werken in der Stadt Tampa, Florida. Es würde uns freuen. So, jetzt sind wir in unserem Kulturspiegel und begrüßen Marianne Egler-Gerosises. Hallo Marianne. Guten Morgen Susanne. Und so, jetzt nochmal. Also, guten Morgen Marianne. Guten Morgen Susanne. Okay. Wie geht's Ihnen? Gut, danke schön. Und Ihnen? Marianne ist Amerikanerin, aber hat ein sehr gutes Deutsch. Und wo hat sie das gelernt? Wo haben Sie das gelernt, Marianne? Ach ja, ich habe ein bisschen in Amerika studiert, in dem Hunter College in New York. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Deutsch wirklich in Deutschland gelernt, in einer Privatsprachschule in München. Ich habe für 2 Monate Intensivkurse genommen und nach diese Kurse könnte ich ziemlich gut Deutsch sprechen. Ich muss aber sagen, jetzt habe ich viel, viel vergessen. Wie lange sind Sie schon wieder zurück in Amerika? Jetzt 5 Jahre schon. Da vergisst man schon viel, wenn man nicht sehr viel spricht. Ja, wenn man nicht übt. Ja, immer mal kommen wir zusammen und machen das gemeinsam. Und Sie haben natürlich auch jemanden zu Hause zum Üben. Wer ist das? Das stimmt, ja. Mein Ehemann Christoph ist Deutsch und wir sprechen oft zusammen Deutsch zusammen, aber manchmal ist man einfach sehr müde und spricht dann ein bisschen mehr Englisch. Und er ist ja natürlich auch hier und spricht eben auch gut Englisch. Das stimmt, ja. Der hat natürlich Englisch in der Schule gehabt, sehr früh und das heißt, dass er ziemlich gut Englisch sprechen kann. Besser als mein Deutsch. Das stimmt bestimmt nicht. Aber Marianne, Sie machen etwas sehr Interessantes. Sie sind im Kunstbereich tätig. War das schon in München so? Oder ja. Ich habe in München für 4 Jahre gewohnt. Und am Anfang, nach meinem Sprachschule-Studium, habe ich in einer Galerie, bekannte Galerie in München gearbeitet, auf der Maximilianstraße. Es heißt Sabina Knust, Maximilians Verlag, Galerie Sabina Knust. Und das war sehr interessant. Frau Knust verkauft Grafiker von bekannten deutschen Künstlern, zeitgenössischer Künstler, sowie vergesse gerade, Sigmar aber Polke, ein paar Amerikaner und die macht ein sehr gutes Geschäft und ich habe da für ungefähr fast 1 Jahr gearbeitet. Leute, es war sehr populär, diesen Gallery, und die macht viel Geschäft mit New York natürlich und andere große Städte in Europa. Und sie ist auch ein Verlag, das heißt, sie druckt diese Editionen und verkauft sie dann begrenzte, limitierte Edition. Ja. Gut, machen wir ein bisschen Musik. So, hier sind wir wieder zurück mit Marianne Egler-Gerosiesis, die eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und ihren Souvenir mitgebracht hat, nämlich ihren Ehemann nach Amerika. Ja, da lacht sie. Und denn ich bin selbst das Souvenir. Mich hat mein Mann mitgebracht, aber Marianne ist eben Amerikanerin. Und Marianne ist dann im Tampa-Raum gelandet. Wie sind Sie nach Tampa gekommen? Ja, Susanna, eine sehr gute Freundin von mir, die Valerie Leeds heißt, habe mit Valerie studiert in der University of Rochester, lange her. Und Valerie war verheiratet mit einem Mann, der schon in Florida gelebt hat. Und die zwei sind hier umgezogen und haben jetzt seit 10 Jahren oder so gewohnt. Und die sind beide Kunsthistoriker. Der Michael Milkovich ist der Direktor der Museum of Fine Arts in St. Petersburg. Und Valerie ist auch Kunsthistorikerin, die ist ein Kurator in dem Orlando Museum. Und die zwei haben uns eingeladen, und hier zu kommen und mit denen zu bleiben kurz und zu sehen, wie das hier in Florida ist. Und ich muss sagen, das war, die haben uns einen Brief geschickt mit einem Bild von der Blick aus dem Strand. Die wohnen gerade am Strand, am Meer in Madeira Beach, und es war ein sehr kalter Tag mit Schnee in München. Wir haben das angeguckt und haben gedacht, naja, vielleicht doch probieren wir das. Und wir sind einfach hier gekommen, und das war 5 Jahre vor, und wir sind immer noch hier und finden es schön. Und haben inzwischen beide auch Jobs gefunden im Kunstbereich, ja, was sehr schön ist. Das war am Anfang sicher nicht so, und man muss sich dann erst machen. Ja, Florida hat viele, viele Möglichkeiten für Leute, die zum Beispiel in der Kunstbereich arbeiten wollen, weil alles hier nicht so ganz, sagen wir, alt ist. Ich meine, die langfristig, ja, genau, die Struktur entwickelt sich immer noch, und deswegen gibt es viele Möglichkeiten, was Interessantes hier zu machen, besonders in der Kunstbereich, im Kunstbereich. Und was haben Sie nun persönlich gemacht, Marianne, im Kunstbereich? Ja, am Anfang bin ich in einem Rechtsanwaltsgeschäft, Büro gearbeitet, Hall and Knight, für 2 Jahre. Und dann bin ich wieder in mein Fach Kunstgeschichte wiedergegangen. Ich bin jetzt die Direktorin des Kunst im Öffentlichen Raum Programms der Stadt Tampa. In diesem Programm, das Art in Public Places heißt, verwendet die Stadt Tampa 1% des Haushalts für städtische Bauprojekte für Kunstwerke. Das heißt, für jede Bauprojekt muss die Stadt Tampa 1% von dem Geld ausgeben für Kunst. Und ich koordiniere diesen Programm, ich leite. Ja, Sie koordinieren das und Sie leiten das, und genau. Sie bringen die Kunst mit dem Bau zusammen. Genau. Ja. Und dann hinterher kümmern Sie sich auch ein bisschen darum, dass es auch in Ordnung bleibt, nicht? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist so mit jeder, sagen wir, Capital Purchase, wenn man was kauft, was spendiert, muss man das immer an das kümmern. Und natürlich in Florida, hier ist die Sonne so stark, wenn man irgendwas draußen stellt, wird das irgendwann nicht so neu aussehen. Man muss immer natürlich besonders auf Kunst kümmern, dass es gut aussieht, weil wenn es ein bisschen, sagen wir, mit Graffiti gemalt ist, ja. Genau, dann denken die Leute, naja, das ist nicht mehr so schön, nicht mehr so wichtig. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass wir darum kümmern. Wir sind hier mit Marianne Egler-Gerosiesis, die Direktorin des Kunst am öffentlichen Ort Programms in Tampa ist. Hier sitzen wir mit Marianne, und Marianne wird uns ein bisschen mehr über die Kunst am Bau und die Kunst am öffentlichen Ort erzählen. Ja, Susanne, wir Stadt Tampas haben diesen Programm, was sehr wichtig ist, meinen wir alle, dass wir Kunst zeigen können, dass es gehört zu allem, all citizens, alle Bürger. Allen Menschen, ja. Genau. Und das ist Kunst im öffentlichen Raum. Das heißt, das ist da normalerweise draußen sitzt, nicht immer, aber wir haben eine kleine Sammlung von Bilder, kleinere Bilder, die innen hängen, aber die sind auch total öffentlich. Das ist in dem von den Eingangshallen von den genau. einzelnen Gebäuden. City Hall, wie heißt das noch, Susanne? Das Rathaus natürlich. Rathaus. Und wir haben ein altes und ein neues so, Rathaus. Das bekannte Rathaus in München. Ja, die hängen im Rathaus. Und das ist eine Sammlung von ungefähr 20 Bilder, die alle von lokalen Künstlern sind, Tampa Bay Künstler. Und das heißt unsere Portable Works Collection. Die sind meistens ziemlich klein, sagen wir 2 Fuß groß und also knapp einen Meter fast. Genau. Ja, aha. Und die kann man gut und sehr einfach bewegen, dass wir, die hängen normalerweise in einem altes Rathaus und neues Rathaus, aber manchmal bewegen wir die Bilder in andere City of Tampa Gebäude, dass die Leute, die Publik die Öffentlichkeit das überhaupt sehen kann. Genau, denn man ist ja nicht immer im Rathaus. Ein bisschen was lernen können, was sehen können. Genau. Und was für, ich meine, zu allen Zeiten gab es öffentliche Kunstwerke. Das heißt, Könige und Kaiser haben sich Statuen bauen lassen über sich. Klar, und yes. Das gab also Obeliske zu den ägyptischen Zeiten. Es gab Säulen, es gibt die Trajansäule in Rom. Es gibt natürlich riesige Gebäude, die selber Kunstwerke sind. Da sprechen wir später ein bisschen drüber, dass Kunstwerke nicht unbedingt Statuen sein müssen, sondern sie können auch ganz große Gebiete umfassen, wie öffentliche Parks zum Beispiel. Genau. Aber wir haben hier in Tampa natürlich nicht nur Reiterstatuen, sondern in der neuen Kunst, in der Kunst des 20. Jahrhunderts gibt es alles Mögliche vom Realismus, vom traditionellen Bild, dass ich also zum Beispiel die Statue von JFK, von John F. Kennedy, die also sehr anzuschauen, man sieht genau, dass es Kennedy ist, zu kleinen Kindern, wie das neue Werk von Salt, von der Künstlerin in Tampa, die in einem öffentlichen Park steht. Und dann haben wir natürlich auch sehr abstrakte Kunstwerke. Man geht an der Bücherei vorbei in Tampa, guckt zwischen die Gebäude und die Treppe und auf einmal sieht man, aha, was ist das? Das ist eine rote Skulptur. Skulptur oder Plastik, wie man sagt. Und das ist das war 1977 gemacht von einer Frau, einer Künstlerin. Und das war vor unserer Ordnance, es gibt jetzt ein Gesetz. Also vor unserem Gesetz von 1985. Und es freut mich, dass auch vor unserem Gesetz haben die verschiedenen Organisationen Kunst gekauft. Und öffentlich aufgestellt. Genau, sehr schön. Genau. Und das ist so eins, die Künstlerin heißt Barbara Neijner und die ist ziemlich bekannt in Amerika. Die hat verschiedene Skulpturen oder Plastiker überall in öffentlichen Räumen aufgestellt. Genau. Ja. Und es gibt eine ganz furchtbar interessante kleine Plastik, die man kaum erkennt, wenn man nicht drauf achtet. Und die ist am Bayshore Boulevard, das heißt auf diesem ganz langen Bürgersteig. Ah, ja. Und wer da lang läuft, der versieht es vielleicht nicht oder er sucht es als Markierung für die Kilometer und die Meilenzahlen, genau. die man abläuft. Und was ist das denn? Ja, das ist auch eine sehr neue Bewegung in Kunst, besonders Kunst im öffentlichen Raum, dass Kunstwerke nützlich sein können. Und diesen Werk, was Sie gerade erklärt haben, ist ein Skulptur mit 15 Teilen und die sind jedes Teil ist eine Bronze Disk kann man sagen. Eine kleine Plakette quasi, die im Raum. Und die sitzen alle gerade mit dem Boden im Cement. Mhm. Und die sind Bürgersteig. Und die sind aus Bronze gemacht. Mhm. Und dieses Kunstwerk heißt Winged Figure. Also geflügelte Figur vom Firmament, sehr interessant. Mhm. Und das ist auch von einer weiblichen Künstlerin gemacht, die heißt Michelle Okadona. Mhm. Und die wohnt in New York und in Miami Beach. Und das ist ein sehr interessantes Werk, weil das, man denkt oft, dass Kunst im öffentlichen Raum immer groß sein muss und oft abstrakt. Und die sind so klein, so intim irgendwie. Und sehr nützlich. Eben. Das ist auch etwas, was man nicht nur anschaut, sondern man kann stehen bleiben, denn jede dieser Plaketten hat ein Meeresmotiv, eine Muschel oder eine Welle. Das stimmt. Und die markieren auch die Meilen, jede Mile und Halbmile von am Norden bis am Süden. Aber man kann auch am Süden anfangen. Im südlichen Teil des Bayshore Boulevard. Genau, in der Nähe von Gandhi. Und wenn man nördlich läuft oder spaziert, Rollschuh läuft. Genau, alle mögliche, sind die Kilometer markiert. Mhm. Und das ist natürlich 4 Kilometer von Süden bis zum Norden. Also müssen unsere Hörer einmal entlanglaufen oder gehen, spazieren Sie einmal, parken Sie am Bayshore, entweder im Süden oder im Norden, und dann schauen Sie mal in den Boden ein bisschen rein. Nicht nur auf den Strand, ist natürlich wunderschön, aufs Wasser zu schauen, aber vergessen Sie nicht die kleinen Plaketten im Boden, diese Skulptur, die Sie vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Okay, so, und jetzt wollen wir uns mal kümmern. Es gibt nämlich ein ganz neues Projekt in Tampa, das der letzte Teil der öffentlichen Kunst im Programm in diesem Jahr, ich weiß nicht, dieses Jahr ist, aber am Anfang dieses Jahres ist. Yeah. Was ist das denn? Ja, Susanne, das ist der Curtis Hixon Park. Und das ist auch eine sehr neue Idee, dass ein Kunstwerk auch einen ganzen Park sein kann, ein 5,5-Acre Landschaft, sagen wir. Und das war eine Zusammenarbeit zwischen dem New York Künstler Alan Sonfest und den Landschaftsarchitekten der Abteilung für Parks, für Tampa Parks. Alan Sonfest ist ein Bildhauer, ein sehr bekannter Bildhauer, der mit organischen Materialien arbeitet. Der ist ein Environmental Sculptor, wie man in Englisch sagt. Der arbeitet zum Beispiel mit Bäumen, Pflanzen, Erde, Steine und so weiter, und er macht Parks und Kunstwerke mit diesen organischen Materialien. Also er pflanzt Parks oder lässt sie pflanzen nach seinen Entwürfen. Genau. Und dieser Park ist selbst ein Kunstwerk. Mhm. Und das ist also ein Umweltprojekt gleichzeitig, denn dieser Park, der wächst ja, die Bäume wachsen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also es ist eine sich bewegende Skulptur, wenn man so will, denn über Jahre hinweg wird es also zuwachsen. Ich weiß, dass er ein Projekt in New York gemacht hat, dass eine Bepflanzung eines Stückes von Manhattan ist, mit der Ursprungsbepflanzung, bevor Manhattan eine Stadt wurde. Und man kann also dort in diesen Park hineingehen und nun sehen, welche Bäume und welche Pflanzen damals vor der Zeit der Besiedlung Manhattans durch die Europäer, wie das vorher war. Und er hat auch in Italien ein Kunstwerk in einem Olivenhain gebaut, in dem er die Bäume tatsächlich versetzt hat und einen Wald gebaut hat. Und er kümmert sich sehr um Geschichte. Ihn interessiert die Geschichte Tampas genauso wie die Geschichte in Italien. Und jedes Mal wird das in seine Skulpturen mit eingebaut. Und Sie sagen ja, die Skulptur selber ist der Park, und es sind sehr viele Teile des Parks, die sehr viel symbolischen Charakter haben. Und wie ist das mit dem Curtis Hixon Park? Vorher stand natürlich ein Gebäude dort, nicht? Das stimmt, ja. Und das unsere Geschichte soll man eigentlich nicht vergessen. Dieser Entwurf sucht die naturellen und kulturellen Geschichte des Platzes zu erinnern und zu zeigen. Das heißt, dass Leute, die hier wohnen und auch Touristen, können da kommen und ein bisschen von unserer Tampa-Geschichte lernen. Zum Beispiel, man geht am Anfang, sagen wir, sie stehen auf dem Ashley Drive. Drive, das ist unsere Hauptstadt in Tampa. Die Hauptstraße. Hauptstraße, Entschuldigung. Ja. Und sie gehen langsam im Park, in der Park. Im Park hinein. Und man kann gar nicht hinein, ohne diese vier riesengroßen Säulen zu sehen, das die stimmt. man am Eingang sieht. Was sind das? Das sieht man zuerst. Und die sind vier Säulen, die ziemlich hoch stehen. Die sind ungefähr 15 Fuß hoch und sehr breit in Diameter. Also dicke Säulen. Durchmesser. Und die erinnert man an dem historischen Architektur in Ybor City. Natürlich gibt es die schönen Gebäude, zum Beispiel die Italian Club, italienische der kubanische Club. Kubanische Club. Die haben so alle weiter. Diese alten Weltsäulen, das diese stimmt, griechischen das Säulen. Und das ist typisch so alte spanisch-italienische Architektur. Mhm. Und man sieht diese Säulen, denkt an diesen an unsere Ybor City, wo übrigens ich wohne im Moment. Ja, das ist die historische Altstadt in Tampa, wo die Zigarrenfabriken früher das standen. Stimmt, das stimmt. Ja. Und auch interessant mit diesen Säulen ist, dass die lebendige Säulen heißen. Das heißt, die sind leer. In den Hohl. Und da es gibt Erde da drin. Mhm. Und die Säulen sind aus Concrete aus gemacht. Beton aus gemacht. Und mit vielen Löchern. Und auch mit diesem Erde da drin. So ein Bewässerungssystem habe ich gehört genau, und gelesen. Ja. Und da gibt es verschiedene Pflanzen, die von innen nach außen wachsen. Und in ungefähr einem Monat oder so wird die ganze Säule voll mit Pflanzen. Das heißt, lebendige Pflanzen, die sehen aus genau, was sie machen, die sind lebendig. Und die umwachsen jetzt die Säulenschäfte. Das genau. heißt, sie werden also ganz grün sein, diese Schäfte. Und oben unten sehen wir nur noch die Kapitelle und die Basis der Säule. Und die werden dann aus Beton sein. Und der Park selber besteht aus einem großen Stück Gras, nicht genau. Rasen vor allem. Und aber es sind Wege, die dort durchgehen. Und was ist mit den genau. Wegen? Die sind auch sehr interessant. Das ist auch eine typische, sagen wir, das Geschichte von diesem Park sieht man sofort, wenn man die Wege sehen. Die sind in der Form von vier Blättern. Drei von diesen Blättern sind lokale Blätter. Die sind die Maple Leaf, Live Oak Leaf und Turkey Oak, Truton Oak. Und also verschiedene Eiche. Teutoneneiche. Genau, ja. So Florida-Eiche, nicht Deutsch-Eiche. Und dann der vierten Blatt ist der Orangenblatt. Und das ist natürlich nicht lokal. Eigentlich ist also nicht ursprünglich nicht hier gewachsen, aber man hat die Industrie aber man denkt Orangen, Citrus, wenn natürlich. Man über Florida denkt. Mhm. Und die kann man wirklich gut von oben sehen. Zum Beispiel nebenbei gibt es ein Parkhaus. Ein Parkgarage. Mhm. Mhm. Und da kann man oben gehen und wirklich schön unten gucken und alles alle von diesen Wegen sehen, dass die in der Form von die Form von die Umrisse von diesen Blättern. Genau. Also man kann hochfahren in dieser Parkgarage, der Poe Parkgarage, oder man kann auch in den einzelnen öffentlichen Gebäuden, wenn man dort Glück hat zu arbeiten, das kann stimmt. man von der Innenstadt Tampas schön runterschauen. Wer den Tampa Club kennt oder so, der kann also rüberschauen. Ja. Ja. Und interessant auch diese Blätter, die Wege zeigen auch die was für Pflanzen da gepflanzt sind von echte Pflanzen und das heißt Plant Communities in Englisch. Mhm, Pflanzengemeinschaften. Gemeinschaften. Das, und zum Beispiel neben der Orangenblatt sind echte Orangenbäume gepflanzt und andere Pflanzen, die da in diesem Plant Community wachsen würden. Mhm, die also innerhalb im freien Bereich in diesen Pflanzen, die drumherum wachsen so würden. So symbolisch. Ja, richtig. Mhm. Okay, Marianne, wir müssen uns leider bald verabschieden gleich und wir werden alle Leute einladen, sich den Curtis Hickson Park anzuschauen. Vergessen Sie nicht, früher war dort die Hauptstadthalle von Tampa, war dort, vielleicht kennen Sie es noch. Oder Sie sind jetzt neu in Tampa, dann gehen Sie mal zu dem Park. Das ist eine große Rasenfläche und Sie haben auch einen Teil des Hillsborough-Flusses in Aussicht. Und es werden dort auch sehr viele Kunstfeste stattfinden und alles Mögliche. Ja, die ganzen Skulpturen und anderen Kunstwerke, Bauwerke, also nicht Bauwerke, aber zum Beispiel im Boden eingelassenen Stücke sind jetzt um ein Vieles vermehrt. Es gibt wunderbare Bronzebüsten der farbigen Bevölkerung, die in Tampa sehr viel bewegt hat, von Schulmenschen, die Schulen gebaut haben, alles Mögliche. Es geht um Bildung, es geht um Literatur, es geht um sich einsetzen für die Stadt, und das wird in Form von Skulpturen, von Köpfen dieser Menschen auch überall auf der Stadt verteilt zu sehen sein, oder beziehungsweise am Fluss. Inzwischen gibt es auch einen Riverwalk, das heißt, Sie können auf einem Bürgersteig auf dem Wasser fast laufen. Also es gibt fantastische neue Dinge über die vielen letzten Jahre, die natürlich auch mit Kunst im öffentlichen Raum zu tun haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Spaß haben bei einem Besuch von Tampa, Florida, und vielleicht erinnert sich auch Marianne an diese Zeit, wo sie bei uns gewirkt hat. Und wir freuen uns, wenn Sie ihr Bescheid sagen. Sagen Sie einen schönen Gruß, wenn Sie noch mit ihr noch verbunden sind. Ich bin es im Moment nicht. Aber ich freue mich, wie gesagt, dass wir dieses Gespräch noch haben und Ihnen bringen konnten. Haben Sie eine schöne Woche. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson. Und wir wünschen Ihnen Tschüss, Ciao, Bye, Bye. Seien Sie nett zueinander und Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Zum Jahresende 2023, Anfang 2024, bringen wir Ihnen wieder ein Update von der amerikanischen und deutschen Kinolandschaft. Ich, Susanne Nielsen, habe sie für Sie gesehen und bringe Ihnen jetzt ein Resümee. Martin Scorseses epische Story, sie dauert 3,5 Kinostunden, bringt uns wieder eine amerikanische Historie, die es wert ist, erzählt zu werden. Mit Spannung erwartet handelt Killers of the Flower Moon mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen von skrupellosen weißen Geschäftemachern, die den Ölsegen der eingeborenen Osage-Bevölkerung in ihre Hand zu bringen suchen. Angesprochen wird die menschliche Gier nach Geld und im Speziellen die Ausbeutung derer, die zu Reichtum kamen, obwohl man ihnen ihren Lebensraum nach und nach auf dem US-Kontinent streitig zu machen gesucht hatte. Scorsese fand in dem Buch von David Gran eine dokumentarische Grundlage, die mit einer Ruhe erzählt wird, die zu sehr ins Detail geht und dadurch Spannung, die den Zuschauer fesseln könnte, verliert. Stoisch gehen die Frauen zugrunde, die die weißen Männer heirateten, um an das geerbte Ölgeld zu gelangen. Systematisch machen sie sich zunutze, dass durch ihre Lebensweise, die mit ihnen ins Land kommt, Eine Krankheit, Diabetes, die Gesundheit der Indianer ruiniert. Aber auch vor drastischen Maßnahmen, die Zahl der zu beerbenden Verwandten, Frauen und Kindern zu dezimieren, schrecken sie nicht zurück. Für die Behandlung von Diabetes gibt es seit 100 Jahren Insulin. Insofern spielt das Geschehen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Robert De Niro spielt den Vater der Ausbeuter der Indianer, dessen Methoden hintergründig listig und vordergründig gütig erscheinen. Den Überblick behält dieser alte Mann, der systematisch Menschen aus dem Weg räumt, um an sein Erbe zu kommen. Skrupellos opfert er die indianischen Ehefrauen und ihre Verwandten. All diese Figuren gibt Martin Scorsese uns zwar, aber sie haben keine Chance, in die Tiefe zu gehen, weil das Geschehen im Vordergrund steht, das sich nach und nach entwickelt. Es ist ein Zuschauer, der dann aus diesem Kinofilm kommt, der sich vielleicht nicht ganz so zufrieden fühlt, jedoch aber amerikanisch-geschichtlich bereichert. Santana, Talking Heads, Taylor Swift Konzert, für viele Fans, groß und klein, braucht man nicht mehr ganz so tief in die Tasche zu greifen, weil man inzwischen das Geschehen alles auf dem Kinobildschirm sehen kann. Und dort kann man auch genauso schön mitmachen. Die Fans kommen im Glitzerkleid und Cowboyhut, sie klatschen, rufen, tanzen bei Großpräsentationen von Taylor Swifts gewaltiger, die Popkultur prägender und immer noch andauernder Eras-Tour am Ende des Jahres 2023, bei der sich der allgegenwärtige Popstar drei magische Stunden lang in ihrem gesamten Katalog vertieft. Es braucht keine Eintrittskarte für die Live-Show, die nicht nur den Nachrichtenzyklus dominierte, sondern auch Verkaufsrekorde brach und die Wirtschaft ankurbelte und sogar den Kongress veranlasste, sich damit zu beschäftigen. Der Kinostar ist im Kino überlebensgroß zu sehen. She Came to Me, zauberhafte romantische Liebeskomödie eines kleinwüchsigen Opernkomponisten, der eine unerwartete romantische Begegnung mit einer Schiffskapitänin hat, die ihn zu einer neuen Oper inspiriert, dann allerlei Verwicklungen nach sich zieht und das Schiff zur Rettung aller werden lässt. Peter Dinklage in der besten Rolle seit Cyrano, diesmal mit Anne Hathaway und Marissa Tomei in den zweiten Rollen. Ein bisschen Horror und Fantasie gab's auch und gibt es auch. The Creator Part Sci-Fi mit menschlichen Emotionen, manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen, die wir ja aber seit E.T. auch den als Kindern getarnten Robotern zugestehen. Der Film ist allerdings recht gut gemacht und sehenswert. Foe ist ein weiterer psychologischer Sci-Fi-Thriller mit dem Oscar-nominierten Saoirse Ronan und Paul Mescal in den Hauptrollen, der auf dem gleichnamigen Roman von Ian Reid basiert, der auch den ähnlich spannenden Roman I'm Thinking of Ending Things geschrieben hat. Die mysteriös im Schrank und anderswo auftauchenden Käferchen und die gut fotografierte Dune-ähnliche unendliche Weite draußen geben dem Film mehr Klasse, als man erwartet. Exorcist the Believer, naja, aufgefrischt und mit zwei von dunklen Mächten besetzten jungen Mädchen, deren Herzen durch dieses Erlebnis verbunden, von einer multireligiösen Gemeinschaft und auch noch einer Frau mit Erfahrung der allerersten Exorzistengeschichte dazugeholt, um die dunklen Mächte zu besiegen, letztlich die alte Idee wieder einmal aufleben lässt. Horrorfans werden sich diesen Film nicht entgehen lassen und Klassiker können sogar den ersten Exorzistenfilm irgendwo noch im Kino finden. Action, man sieht die ganze Welt dadurch und zwar in einer Action-Szene nach der anderen. The Equalizer Nummer 3 mit Denzel Washington ist ein Film, den man im IMAX und Dolby Sound sehen sollte. Klar, wenn der ruhige Equalizer in einen Ort zieht, wird es bald ungemütlich für die, die Unruhe stiften und ihre Opfer bedrohen und ausbeuten. Der Held wird tätig und bleibt auch im reiferen Alter, man traut es ihm eben nicht mehr zu, physisch Herr der Situation. Das Publikum erwartet dies von der Serie. Wir freuen uns zwischendurch an den herrlichen Landschaften, wie in diesem Falle Italien, und einer spannungsgeladenen Story mit Happy End. Das ist ein richtiges Kinovergnügen für Action- und Krimi-Fans. Barbie war der Film des Sommers 2023 von Mattel, der Regisseurin Greta Gerwig zugedacht, angedient, und nimmt diese die alten Spielzeuge Barbie und Ken und setzt sie ab von den Barbie-Puppen, die jahrhundertelang, den Babypuppen, Entschuldigung, die jahrhundertelang die Babypuppenszene monopolisierten und den Mädchen einzig das Mutterwerden suggerierten. Barbie, so die Message hier, sollte Mädchen zeigen, dass es eine emanzipierte Frau in Puppenform. Später im Abspann kann man viele dieser einzelnen Entwicklungsstufen sehen, zeigten, sodass jedenfalls die Absicht der Spielzeugfirma Mattel, alle möglichen Berufe ergreifen zu können, hier dann auch später im Vordergrund steht. Der Film ist mit Rosa und Beige voll auf Barbie-Puppen fixiert. Ken kommt als Nebenfigur, Ryan Gosling in Weiß und Blond, vor. Und wenn Barbie sich findet in flachen Schuhen und gar nicht mehr so stereotyp, sind wir doch noch alle ein wenig skeptisch, ob diese Frau mit der Mini-Taille und der Maxi-Oberweite das ist, was man bewundern statt belächeln soll. Spaß macht der Barbie-Ausflug aber doch. Oppenheimer ist die Geschichte der Entstehung der ersten Atombombe und des amerikanischen Wissenschaftlers, der mit den Deutschen um die Wette diese todbringende Waffe in Los Alamos in der Wüste New Mexicos in einer für sein Entwicklungsteam von Wissenschaftlern und deren Familien gebauten Stadt fertigstellte. Der Trinity-Test war deren erklärtes Ziel, aber Zentralpunkt ist auch die Sorge der Theoretiker, dass eine Kettenreaktion möglich gewesen sein hätte können, die zur Zerstörung der gesamten Erde hätte führen können. Der Theoretiker Oppenheimer hatte bis zum ausgeführten Explosionstest diese Befürchtung. Nur der Test letztlich konnte seine und die Bedenken aller ausräumen. Das psychologische Drama, das die Rahmenhandlung der spannend erzählten Entstehungsgeschichte bildet, macht Christopher Nolans Film zu einem 3-Stunden-Werk. Sie ist Oppenheimers Beziehung zu seinem Mentor Albert Einstein als wichtigem Anker, aber besonders seine Beziehung zu dem um Ruhm kämpfenden Admiral Strauss, wunderbar von Robert Downey Jr. gespielt. Um Oppenheimer nach der erfolgreichen Entwicklung der Atombombe die Möglichkeit zu nehmen, sich nun für eine Regulierung deren Nutzung einzusetzen, spielt Strauss ein böses Spiel. Sein ganzes verbleibendes Leben nämlich widmete sich der Wissenschaftler und auch sein Widersacher genau dieser Art Politiker einzudämmen. Oppenheimer fürchtete sie, weil sie den skrupellosen Einsatz solcher hochgefährlichen Waffen für persönlichen Nutzen ohne Bedenken anwenden könnte. In The Persian Version ist Layla eine iranisch-amerikanische Frau, die danach strebt, ein Gleichgewicht zu finden und ihre gegensätzlichen Kulturen anzunehmen. Als ihre große Familie in New York City zur Herztransplantation ihres Vaters zusammenkommt, hält sie alle auf Distanz, bis ein Geheimnis ans Licht kommt. Past Lives. 2 Tage lang finden 2 Koreaner, die als Kinder die Schule zusammen besucht hatten und Freunde waren, in New York City wieder zusammen. Wäre sie nicht nach New York gegangen und hätte dort mit einem Amerikaner zusammengelebt und ihn geheiratet, wäre man ein Paar geworden. Wie wäre das Leben wohl verlaufen? Das führt zu einer Frage nach Schicksal und Lebenswegen, die für beide zu 2 unvergesslichen Tagen und einer Antwort führen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.